Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Rund um Ostern denken wir in Fazit über das Konzept der Wiederauferstehung nach. Es geht um berühmte Comebacks. Zum Abschluss dieser Reihe schauen wir heute, wer im Filmbusiness in den letzten Jahren tief gefallen ist, sich aber doch als Stehaufmännchen erwiesen hat. Hartwig Tegeler über die Wiederauferstehung im Kino, die mit der biblischen Geschichte nur wenig zu tun hat. Das Comeback, wie wir Showbiz-affine Zeitgenossen die mediale Wiederauferstehung gerne zu nennen pflegen, braucht ohne Frage ein schlagkräftiges Credo. I'll be back. Zu Deutsch. Ich komme wieder. So wie dieses hier von Arnold Schwarzenegger als Terminator. Aber brauchte Schwarzenegger jemals ein Comeback? Na, wir werden schon sehen. Der näherliegende Prototyp des wiederauferstandenen Helden scheint erst einmal Mickey Rourke nach seiner Hauptrolle in Michael Cimino's Im Jahr des Drachen und bei Aaron Parker in Angel Heart folgten Kassenflops. Mickey Rourke war frustriert, enttäuscht, wurde Profiboxer. Die Folge Verletzung, kurzzeitiger Gedächtnisverlust, Alkoholvergehen im Verkehr, Knastaufenthalte. Realität und Fiktion mischen sich, wenn der melancholische Wrestler alias Mickey Rourke im Film The Wrestler sagt: Jetzt bin ich ein altes, ausgebranntes Wrack. Vor ein paar Jahren, sagte Mickey Rourke, war ich fast raus aus dem Geschäft. I was almost out of this business. Doch dann konnte Mickey Rourke bei Darren Aronofsky 2008 mit seinem aufgeschwemmten Gesicht einen heruntergekommenen Wrestler spielen. Geld für den Film zu bekommen, mit einem wie mir in der Hauptrolle, so Rourke, war nahezu unmöglich. Aber Darren Aronofsky hatte den richtigen Riecher. The Wrestler rehabilitierte seinen Hauptdarsteller. Der Film wurde ein Erfolg. Mickey Rourke bei der besiegelten Wiederauferstehung bei der Golden Globe-Verleihung 2009. Es war ein langer Weg für mich bis hierhin. A very long road back for me. Wie der Wrestler mit Hörgerät und überlebten Herzinfarkt im Film sagt. Ich meine, wer weiß, im Moment bin ich ziemlich gut in Form. Naja, und mit etwas Glück könnte das mein Ticket zurück an die Spitze sein. Oder um noch ein wenig mehr Happy End Aura zu versprühen. I'll be back. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Soweit alles gut? Naja, Mickey Rourke jedenfalls war wieder im Geschäft, aber seine wunderbare Figur als Wrestler am Ende seiner Karriere oder auch seines Lebens blieb doch sehr solitär. Rourke mischte eher auf B-Movie-Niveau, wie in der The Expendables-Saga mit, in der die alten Actionhelden der 1980er und 90er Jahre unter der Ägide von Sylvester Stallone fröhliche Wiederauferstehung feierten. Alter! Ist nur etwas Mentales. Neben Stallone und Mickey Rourke bei den Expendables Dolph Lundgren, Chuck Norris und Mel Gibson und Antonio Banderas und Wesley Snipes. Der hatte 2013 eine Wiederauferstehung als Schauspieler bitter nötig, weil er 3 Jahre im Gefängnis war. Wegen Steuerhinterziehung. Was in The Expendables quasi zitiert wird, wenn ein Kumpel die Wesley Snipes-Figur fragt. Warum wurdest du weggesperrt? Steuerhinterziehung. Aufgeben oder es noch einmal rocken zu lassen. Das ist das Grundthema dieser Ballerorgie. Also ich werde aus dem Geschäft aussteigen. Noch nicht. Wer übrigens auch in The Expendables mitmischte, war ein ehemaliger Bodybuilder, 2-mal Gouverneur von Kalifornien, einer, der immer vorwärts schaute. I'm looking forward always to a challenge like that. Aber nun die Frage vom Anfang. Warum bei Arnold Schwarzenegger von einem Comeback, also einer Wiederauferstehung, reden? Denn er war doch nie weg, oder? Naja, kein schauspielerischer Karriereknick wie bei Mickey Rourke, auch kein juristisches Problem bei den Steuern wie bei Wesley Snipes, sondern das Problem war ein häuslicher Skandal, der das öffentliche Bild des Gouvernators zum Absturz brachte. Denn da war die Haushälterin, oder um es mit den Worten des Terminators zu sagen. Sie ist ein gesundes Weibchen im gebärfähigen Alter. Während nämlich Mariah Shriver, Mrs. Schwarzenegger, Babys bekam, bekam ebenso die Haushälterin im Hause Schwarzenegger ein Baby von ihm. Das sei hier erwähnt, weil nun im Falle S sich das erste Mal die Frage stellte, ob hier doch vielleicht ein Comeback nötig werden würde. I'll be back. Anders gesagt, konnte. Trust me. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Konnte Mariah Shriver, eine geborene Kennedy, konnte sie wieder vertrauen, verzeihen? Nein, sie konnte nicht. 2011 trennte sich das Paar. Kein Comeback als Ehemann. Aber auch wiederum nicht das Ende der Karriere. Im Gegenteil. 2 Jahre später, 2013, spielte Schwarzenegger die Hauptrolle in der Zombie-Allegorie Maggie. Erstmals bescheinigten die Kritiker ihm, dass er hier schauspielen würde. Richtig, überzeugend, eindrücklich. Wenn das keine echte Wieder- oder vielleicht etwas böser formuliert, Neugeburt war. Wie sagte Arnie am Ende des dritten Teils von The Expendables? Und ich dachte, du wolltest aufhören. Das war gelogen. Gut. Zumindest solange die alten Knochen noch mitmachen. Danach wäre dann allerdings eine andere Form der Wiederauferstehung angezeigt. Das Comeback des Schauspielers Mickey Rourke, Hartwig Tegeler, über eine bemerkenswerte Wiederauferstehung im Filmbusiness. Alle vier Teile unserer Comeback-Osterserie finden Sie online unter deutschlandradiokultur.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek.